kann man Gelübde auch der Mutter Gottes und den Heiligen machen. Gelübde kann man nur Gott machen, man kann jedoch Gott versprechen, etwas zur Ehre der Mutter Gottes oder der Heiligen zu tun. Und selber kann man kein Gelübde ablegen, aber natürlich auf diese Weise, wie er es hier sagt, kann Gott versprechen, dass man etwas zur Ehre der Mutter Gottes oder von Heiligen tut, das schon.